Laut der südkoreanischen Zeitung News 1 verlangte der Verein der Rechtsanwälte für die Demokratische Gesellschaft Südkoreas am 8. Mai vom Amt für Dokumentenbewahrung die Akten über den 7-Stunden-Verbleib der Ex-Präsidentin Park Geun-hye während des Schiffsunglücks Sewol zu veröffentlichen. Die Organisation bestand darauf, unter anderem auch die Vereinbarung über die Sexualsklaverei der japanischen Armee und die Dokumente über die Betriebskosten für das amerikanische Raketenabwehrsystem THAAD der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.